Diese merkwürdige psychologische Mischung von Flüchtigkeit und Gewissenhaftigkeit ist uns nicht unbekannt mehr. Wir haben sie bereits als charakteristische Geistesbeschaffenheit gelehrter Fälscher erkannt. Die zahlreichen Mängel im Johannregister schiebt die Forschung der Flüchtigkeit des Abschreibers zu. Es wirkt nun äußerst peinlich, die gerügten Mängel, Fehler, Korrekturen usw. so auch bei den Originalregister Gregors des Siebenten feststellen zu müssen. An zahlreichen Stellen im Gregorregister finden sich Korrekturen im Text der Briefe und Zusätze einzelner Worte, siehe Caspar, Seite 152. Diese Korrekturen stammen teilweise vom Registrator selbst, teils haben nach ihm andere Korrektoren ihres Amtes gewaltet, Seite 161. Bei folgender Feststellung Kaspars horchen wir besonders auf. Es sind zuweilen an Stellen von Namen und Daten Lücken gelassen. Interesse beansprucht auch das sogenannte neunte Buch des Registers. Die einzelnen Nummern dieses Buches sollen nicht, wie es die Regel war, nacheinander, sondern auf einmal als Bündel eingetragen sein. Warum? Kaspar meint, weil in den unruhigen politischen Zeiten der letzten Jahre Gregors des Siebenten die regelmäßige Registerführung lahmgelegt worden sei. Dazu passt aber nicht recht, dass die Flucht Gregors nach Salerno von einer letzten kurzen Wiederaufnahme der Registertätigkeit begleitet ist und dass bei dieser Gelegenheit, also auf der Flucht, das neunte Buch eingetragen sein soll. Doch nehmen wir einmal an, das neunte Buch sei wirklich in den Fluchttagen ins Register übertragen worden. Da könnte es nicht verwundern, dass die unter solch widrigen Umständen erfolgte Niederschrift von Fehlern wimmelt. Uns wundert aber sehr zu hören, dass unser Registrator trotz seiner Eilfertigkeit und Flüchtigkeit eine ganz ausgezeichnete, peinlich genaue Handschrift schrieb. Nach Kaspar ist nämlich das neunte Buch grafisch sorgfältig, aber textlich mit vielen Fehlern, die der nachträglichen Korrektur bedurften, eingetragen. Somit zeigt das Gregor-Register mit dem Register Johanns eine verzweifelte Ähnlichkeit. Die Registratoren Gregors haben sich als geistige Zwillingsbrüder der Kopisten des Johannregisters entpuppt. Allen eignet die merkwürdige psychologische Mischung Gewissenhaftigkeit und Flüchtigkeit. Viertens, chronologischer Wirrwarr in den Registern. Der Zustand der Chronologie in den Papstregistern hat von jeher der Forschung schweres Kopfzerbrechen verursacht. In manchen Teilen herrscht nämlich bezüglich der Chronologie eine babylonische Verwirrung. Der Natur der Sache entsprechend erfolgte in der Regel die Registrierung der einzelnen Stücke in der Reihenfolge ihrer Ausfertigung. Dieses Prinzip hat aber, und zwar in allen Registern, fortwährend Durchbrechungen erfahren. Ewald bemerkt zum Beispiel über die Chronologie im Register Gregors des Ersten, dass neben dem ernstlichen Streben, in jedes Indiktionsjahr nur die zugehörigen Briefe zu stellen, eine gewisse Fahrlässigkeit in der Aufnahme der Briefe herrscht. Wie weit diese Fahrlässigkeit gegangen ist, ersieht man nach Ewald daraus, dass drei Briefe doppelt im Register, und zwar zweimal in verschiedenen Indiktionen, vorkommen. Fürwahr ein interessanter Befund. Dass es auch mit der Chronologie der Registereintragungen des 13. Jahrhunderts nicht besser bestellt ist, berichtet uns Rodenberg. Es verdient hervorgehoben zu werden, dass zum Beispiel die Stücke des dritten Jahres Innozenz des 9., welche um ein ganzes Jahr verspätet im vierten Buche, und die des vierten Jahres, welche wieder um ein Jahr verspätet im fünften Buche stehen, sehr wohl hätten in die richtigen Brüche gebracht werden können. Denn am Schlusse beider Bücher ist noch genügend freier Raum vorhanden. Man sieht eben, wie wenig man sich um die richtige Reihenfolge kümmerte, und hat den Eindruck, als wenn man sich allein bemühte, das zu registrierende Material, das vorlag und wie es vorlag, möglichst schnell zu bewältigen, ohne auch nur eine ungefähre Ordnung nach der Datierung vorgenommen zu haben. Das tritt besonders in den letzten Partien mancher Bücher hervor, so Liber 3 bis 6 der Registrierung Innozenz des 4., wo man zwischen den Briefen vom Juni Briefe aus allen übrigen Teilen des Jahres trifft, die ganz planlos eingeschoben erscheinen. Die einfachste Erklärung ist die, dass man Reste aufarbeitet, dass man die Konzepte ohne viel auf die chronologische Folge zu achten eintrug. Oh nein, so einfach ist die Erklärung denn doch nicht. Erstens, auch der Registrator Innozenz des Vierten wusste, dass die Natur der Registereinrichtung und der Zweck der Registrierung eine zeitlich richtige Folge der Eintragungen erheischte. Wenn er nun trotzdem bei der angeblichen Aufarbeitung von Resten die Stücke wie Kraut und Rüben durcheinander warf, so weiß man nicht, worüber man sich mehr verwundern soll. Ob über die Schlampigkeit und Faulheit des Schreibers, dem doch eine Ordnung der Stücke eine leichte Arbeit war, oder über die Gleichgültigkeit und Langmut des Kanzleivorstehers, dem der registrierende Beamte eine so flüchtige Arbeit vorzulegen wagte. Zweitens, man tut dem Registrator Unrecht, wenn man ihm Flüchtigkeit vorwirft. Wie er die Schrift ausweist, hat er die Eintragungen mit außerordentlicher Genauigkeit gemacht. Somit verstricken wir uns wieder in das bekannte psychologische Dilemma. Drittens, unser flüchtig genauer Registerschreiber hat merkwürdig viele Zwillingsbrüder. Alle Registerschreiber des Mittelalters gleichen ihm wie ein Hühnerei dem anderen. Man möchte fast an eine geheime Verschwörung der Registratoren aller mittelalterlicher Jahrhunderte glauben. Wann auch immer ein Registrator angebliche Reste aufzuarbeiten hatte, immer trägt er solche Reste chronologisch ungeordnet und textlich fehlerhaft, aber mit peinlich sauberer Schrift ein. Das muss denn doch zu denken geben. Ich greife ein Beispiel aus dem Register Johannes des Achten heraus. In diesem Register fällt die Gruppe der sogenannten Reisebriefe auf. Es sind das über 70 Briefe, die während der Reise des Papstes nach Troyes zur Synode entstanden sein sollen. Bei diesen Briefen herrscht die vollständige chronologische Verwirrung. Es folgen sich, nach Kaspar, Seite 119, beispielsweise Stücke vom November, Dezember, Juni, Juli, August, Juni, Dezember, September, August. Kaspar bietet folgende Erklärung. In der Unruhe und Hast des Reisejahres, vielleicht auch weil die zuständigen Beamten nicht zugegen waren, hat man das Register nicht regelmäßig fortgeführt, sondern das Konzeptmaterial aufgesammelt. Später, wahrscheinlich erst nach der Rückkehr nach Rom, hat man es dann in Eile nachgetragen, ohne sich Zeit zu nehmen, Ordnung in die bunt durcheinander liegenden Konzeptzettel zu bringen, so mechanisch und gedankenlos, dass das Doppelkonzept von Nummer 121, 120 nicht einmal als solches erkannt, sondern als zwei Briefe in falscher Reihenfolge gebucht wurde, so hastig, dass ein versehentliches Überspringen von einem Konzept zum nächsten, das die gleiche Adresse trug, möglich war.